Zum 70. Gründungstag der kurdischen Zentralen Nachrichtenagentur fand am 4. Dezember eine Gedenkveranstaltung statt. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, die leitenden Mitarbeiter, Journalisten, Redakteure und verdienstvollen Aktivisten des Presse- und Nachrichtenwesens. Die Mitglieder der Delegation der koreanischen Nachrichtenagentur des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur in der sozialistischen Heimat weilen, waren dabei zugegen. Kim Ginam verlasst das Gratulationsschreiben des Südka der Partei der Arbeit Koreas an die Journalisten, Übersetzer, Arbeiter und Funktionäre der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darin wurde hervorgehoben, die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur sei die einzige offizielle Vertreterin der PDAK und der DFRK, die unter der Leitung der Staatsbüro Koreas gegründet und entwickelt worden sei. Sie sei auch eine mächtige Nachrichteninstitution, die an der vordersten Front der ideologischen Arbeit der Partei für die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim-Il-Sungismus, Kim-Jong-Ilismus stehe. Dank der klugen Führung und der großen Versorgung der Staatsbüro Koreas habe die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur in den vergangenen 70 Jahren seit ihrer Gründung mit treuer Ergebenheit eine glänzende Geschichte geschrieben und durch die konsequente Durchsetzung der Ideen und Kurse der Partei auf die eigenständige Berichterstattung zur Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache einen großen Beitrag geleistet. Auf der Veranstaltung hielt der Direktor der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur Kim Chang-gang ein Referat.